Akratisch und akribisch. Einseitig, aber unparteiisch. Der libertäre Podcast. Der ernste und satirische Monatsrückblick vom anarchistischen Radio Berlin. Willkommen beim anarchistischen Radio Berlin. Ihr hört den libertären Podcast mit dem Rückblick auf den Monat Juli. In der kommenden Stunde werden wir euch 10 verschiedene Beiträge aus aller Welt präsentieren. Dabei fangen wir im brandenburgischen Frankfurt-Oder an und entfernen uns immer weiter von Berlin, bis wir über Leipzig, Freiburg, Wien und Griechenland schließlich die Philippinen erreichen. Neben den Beiträgen aus aller Welt erwarten euch aber auch ein satirischer Beitrag, ein kurzer Bericht zu den Gedenken an Erich Mühsam und natürlich die allseits beliebte Rubrik »Wo herrscht Anarchie?« Am Ende kehren wir dann in die Lausitz zurück, um euch schon mal auf das dortige Klimacamp einzustimmen. Viel Spaß! Für einen linken Freiraum in Frankfurt-Oder. Der Verein Utopia muss umziehen. Wir sprachen deswegen mit einer Person der libertären Aktion Frankfurt-Oder über die Gründe und Hintergründe sowie die Kampagne »Für einen linken Freiraum«. Zuerst, was genau ist denn der Utopia e.V.? Der Utopia e.V., das ist ein Verein, den es seit 15 Jahren gibt, der im Kern antifaschistische Jugend-, Kultur- und Bildungsarbeit betreibt. Der Utopia e.V., der betreibt nebenher noch die Garage. Das ist ein Kulturraum, in dem quasi jegliche Form von Herrschaft abgelehnt wird, in dem Sexismus, Rassismus, Antisemitismus und so weiter absolute No-Gos sind. Ja, und zum Utopia e.V. gehören noch die Beratungsstelle für Opfer rechter Gewalt. Da können sich also Betroffene von rechter Gewalt quasi Hilfe suchen. Oft läuft es auch so ab, dass wir auf diejenigen zugehen, also regionale Meldungen verfolgen, gucken, ob es irgendwo Übergriffe gab. Dann gibt es eine Flüchtlingsberatung. Also in Frankfurt-Oder gibt es ein Flüchtlingsheim am Rande der Stadt, quasi in einem ehemaligen Industriegebiet abgelegen. Und ja, die Leute leben da halt unter echt schlechten Zuständen. Und wir versuchen den Leuten halt ein bisschen Lebensqualität zu bieten, indem wir ihnen Hilfe geben, Unterstützung und sie auch öfter mal zu uns einladen. Das ist ganz lustig, in die Garage. Und wer beteiligt sich am Verein? Der Utopia e.V. ist quasi so strukturiert, dass sich dort diverse Leute treffen, die quasi der Antifaschismus vereint, sozusagen. Es gibt Kommunistinnen, es gibt Anarchistinnen, es gibt Leute, die sich in der Richtung noch gar nicht für sich entschieden haben oder sich groß damit beschäftigt haben. Und es gibt auch Planungen, demnächst mit dem Thema Anarchismus so als kleine Untergruppe des Utopia e.V. ein bisschen mehr wieder an die Öffentlichkeit zu gehen und das zu bearbeiten, quasi öffentlich in Frankfurt. Und warum könnt ihr nicht da bleiben, wo ihr jetzt seid? Die Vereinsräume und der Kulturbetrieb Garage sind gerade akut durch Mietwillkür bedroht. Also die Räume, die gehören einem privaten Vermieter, der gerade, wie soll ich sagen, grundlos bei uns Mieten erhöht, wahrscheinlich um uns aus dem Haus zu vertreiben oder was auch immer. Also wir leben alle auch in einer Hausgemeinschaft zusammen. In einem unsanierten Altbau mit teilweise noch Kohleöfen gibt eigentlich gar keinen Grund, da Miete zu erhöhen, weil an dem Haus auch nichts passiert. Wie kommt es dann zu diesen Mieterhöhungen? Frankfurt hat seit 2014 einen sogenannten Mietspiegel, der die Wohngebiete in Frankfurt oder die Stadtteile in Gebiete in besserer Lage, Gebiete in schlechterer Lage und so weiter ausweist. Und unser Haus steht nun quasi in einem Gebiet mit besserer Lage. Das war der gesetzliche Rahmen für die Mieterhöhung oder Mieterhöhungen, die uns getroffen haben. Die haben ja nicht nur die Vereinsräume getroffen, sondern auch die Wohnungen konkret. Demzufolge gibt es halt so eine Art Stadtumbau, der sich so äußert, dass günstige Wohnungen, die in Randgebieten lagen, da gibt es zum Beispiel einen Stadtteil, der heißt Neuberesinchen, abgerissen werden. Im Gegenzug in der Stadt aufgewertet wird, also viele Platten oder, also wie soll ich sagen, traditionelle Platten werden halt umgestaltet und damit sie ein bisschen moderner aussehen, werden innen renoviert, saniert, Luxus saniert teilweise sogar. Und ja, für die Leute, die sich diese Wohnungen nicht leisten können, entstehen Sozialwohnungen, die müssen nicht unbedingt am Stadtrand liegen, also liegen nicht immer am Stadtrand, es gibt auch Sozialwohnungen in der Stadt, aber das sind relativ wenige. Man sieht schon, dass sich da irgendwie eine Zweiklassengesellschaft etabliert aus, also nach Wohnortlage, je nach Wohnortlage. Aufgrund dessen haben wir die Kampagne für einen linken Freiraum in Frankfurt ins Leben gerufen. Und was ist das Ziel der Kampagne? Ja, dadurch, dass es uns halt selbst getroffen hat mit extremen Mieterhöhungen, die in Zukunft nicht mehr tragbar sein werden, wenn das weiter so geht, haben wir uns dazu entschlossen, uns ein eigenes Haus zu suchen in Frankfurt und wollen dafür bei den EinwohnerInnen in Frankfurt ein Bewusstsein schaffen für die Wichtigkeit eines solchen Raumes, für die Wichtigkeit von Antifaschismus und unkommerzieller Kultur, linken Freiräumen. Wir sind zum Beispiel mit einem mobilen Wohnzimmer durch die Stadt gefahren, im Juni 3 Tage lang, haben an unterschiedlichen Stationen im Ort Halt gemacht, unter anderem am Bahnhof oder im Zentrum, haben dort ein bisschen Programm dargeboten, ein Theaterstück, das nennt sich Asylmonologe, und das von Flüchtlingen wird das organisiert. Und wir wollen demzufolge noch ein bisschen Druck auf die Stadt ausüben, dass sie uns eben doch ein Gebäude zu einem symbolischen Preis überlässt. Gibt es denn in nächster Zeit Veranstaltungen zu dem Thema? Also wir haben am 23.08. einen Rush-Infotag bei uns. Also da werden die Red and Anarchist Skinheads Berlin-Brandenburg zu uns kommen und über rechte Parteien, also AfD, NPD-Spektrum, informieren und Strategien gegen solche Zusammenhänge. Und danach wird es ein Konzert geben mit den Toilets und noch einer anderen Band, deren Name mir gerade entfallen ist, leider. Am 28.08. veranstaltet die Libertäre Aktion noch eine Buchvorstellung. Also wir werden das Crime Think Buch Work vorstellen, was ja nun auch in deutscher Sprache erscheint. Ja, wie gesagt, am 6.09. ist unser großes Hoffest, wo auch immer sehr viele Leute von außerhalb kommen. Da wird es den ganzen Tag Musik geben, befreundete DJs, Bands, die in den letzten Jahren in der Garage aufgetreten sind. Die Garage machen wir jetzt so Ende September dicht, also soweit ist es schon. Das ist dann so eine Art Abschiedsfest sozusagen. Es gibt Flohmarkt, veganes Grillbuffet, Kuchen am Nachmittag, viele Infostände. Ja, lasst euch überraschen. Kommt nach Frankfurt. Ja, wer sich weiter informieren oder Support zeigen möchte, kann nicht nur direkt in Frankfurt, sondern auch im Internet auf folgenden Webseiten vorbeischauen. Die Seite der Libertären Aktion Frankfurt lautet libertäreaktion.ffo.blogspot.de. Die Adresse des Utopia e.V. lautet utopiaffo.blogspot.de. Und die Seite der Kampagne für einen linken Freiraum findet ihr unter linkerfreiraum.ffo.blogspot.eu. Zwischen den 7. und den 15. Juli fand eines der ersten Aktionscamps dieses Sommers statt. Wir wollten wissen, um was es da geht und haben deswegen ein Interview geführt. Ich bin gerade hier in Seelis, das ist bei Leipzig auf dem Reclaim the Fields Camp mit 2 Leuten, die das teilweise mitorganisiert haben und hier involviert sind. Und ich würde erstmal gerne wissen, was ist denn Reclaim the Fields eigentlich? Ja, Reclaim the Fields, das ist nicht so ganz einfach zu erklären. Das ist ein Netzwerk aus verschiedenen Gruppen, aber auch Einzelpersonen, die sich mit den Themen so kleinbäuerliche Landwirtschaft, Ernährungssouveränität oder überhaupt Alternativen zu herkömmlicher Landwirtschaft damit auseinandersetzen und oft auch dafür kämpfen sozusagen. Also ob es jetzt ist, dass sie irgendwelche Höfe besetzt haben und da versuchen, irgendwie Gemüse anzubauen, oder ob sie halt verschiedene, sozusagen das mit Demos irgendwo austragen oder so. Aber es geht vor allem auch darum, sozusagen für ein Recht auf Land und halt auch diese Ernährungssouveränität auch zu kämpfen. Und man kann sich das so vorstellen, dass es verschiedene, also wir nennen das Stars, also verschiedene Sterne gibt. Das können halt so Hofkollektive sein, wie jetzt hier zum Beispiel in Seelis. Das können aber auch Gruppen sein, zum Beispiel in Städten, die urbanes Gärtnern da machen irgendwie und sich auch als Teil von Reclaim the Fields verstehen. Also es kommt immer auf die Gruppe an, ob sie sich Teil von Reclaim the Fields empfindet oder halt eben nicht. Und diese Gruppen vernetzen sich immer und wir treffen uns jetzt auf deutscher Ebene, beziehungsweise sagen deutschsprachiger Ebene, haben wir uns jetzt zum zweiten Mal getroffen. Davor gab es im Raum hier eigentlich noch nicht so viele Gruppen, die irgendwie aktiv waren. Und vorher gibt es, also das Netzwerk gibt es schon seit so 5 Jahren ungefähr, europaweit. Und da ist es eigentlich auch, also es gibt Länder wie zum Beispiel Spanien oder Frankreich, wo sehr, sehr viele Höfe oder halt auch Einzelpersonen oder Gruppen sich Reclaim the Fields zugehörig fühlen. Und es gibt alle 2 Jahre ein Aktionscamp irgendwo in Europa. Letztes Jahr war das im Rheinland, auch in Deutschland. Und da hat sozusagen das dann gestartet, dass auch in Deutschland irgendwie Gruppen aktiv sind. Dann vor 2 Jahren war es in Rumänien. Und diese Camps finden halt immer an Orten statt, wo es auch um lokale Kämpfe geht, sozusagen für eine, sagen wir mal, bessere Landwirtschaft. So. Und was wäre jetzt hier in Seelis der lokale Kampf? Na, hier in Seelis geht es darum, dass hier eine 4-spurige Bundesstraße gebaut werden soll, oder es zumindest die Pläne dafür gibt, die von Torgau nach Leipzig führen soll. Und genau hier konkret sozusagen das Hofprojekt in Seelis, also die Gemüsekooperative, die so ein CSA-Projekt ist. Genau, der Acker liegt im Prinzip genau an der Trasse. Also wenn die Straße gebaut werden würde, würde sie halt die Streuobstwiese, die hinterm Acker ist, abschneiden, und der Acker wäre dann quasi direkt an die Straße anschließend. Das heißt sozusagen, für die Leute, die da wohnen, würde das natürlich auch irgendwie bedeuten, sie würden eben an einer autobahnähnlichen Straße wohnen. Und es würde einfach das Projekt auch bedrohen oder krass einschränken zumindest. Dann auch in so einer Lage irgendwie kleinbäuerliche Landwirtschaft machen zu müssen oder zu versuchen, irgendwie ökologisch korrektes Gemüse anzubauen. Genau, und letztes Jahr gab es hier dann schon mal so ein lokales Camp, was sich quasi gegen diesen Straßenbau gerichtet hat. Auch mit ganz vielen Leuten hier aus dem Ort und ringsrum. Gibt es schon mehrere Bürgerinitiativen, die sich da auch schon länger mit dem Thema beschäftigen, und hier so einen Autobahnstammtisch in Seelis. Und eben auch ein paar Leute aus der Stadt. Genau, und hier geht es im Prinzip darum, den Straßenbau nach Möglichkeit zu verhindern oder das Bauvorhaben quasi zu stoppen oder darauf hinzuwirken, dass es verworfen wird. Und war das bis jetzt erfolgreich? Ja, das ist schwer zu sagen. Also es gibt ja immer mal so Gerüchte, wie weit denn nun der Planungsstand ist oder nicht. Und jetzt wurde gesagt, dass es nicht mehr so eine Gesamtplanung gibt von Torgau bis Leipzig, sondern jetzt das Teilstück um Torgau, was eine Umgehungsstraße ist, zuerst gebaut werden soll, und dann der Rest, der hier quasi durch die Partenaue gehen würde, nochmal separat beplant wird. Wo man jetzt vielleicht schon interpretieren könnte, okay, das ist vielleicht auch eine Reaktion auf den Protest und Widerstand der Leute hier vor Ort, also der ja schon wirklich viel länger geht als jetzt irgendwie seit letztem Jahr, wo das erste Camp war. Also Öffentlichkeit für das Thema ist irgendwie immer wieder da. Also man schafft es schon auch mit dem Camp oder mit irgendwie anderen kleineren Aktionen so in die lokale Presse. Und es gibt natürlich irgendwie auch viele Leute, die sich, glaube ich, wenn es konkret werden würde, dann auch eben noch mehr engagieren würden als jetzt gerade. Okay, dann wünschen wir euch viel Erfolg bei euren Kämpfen, auch den Kämpfen von den Reclaim the Fields Gruppen. Vielen Dank. Beim nächsten Beitrag geht es um die Repression gegen das Wagenleben in Freiburg und die Beschlagnahmung der Wegen von Sand im Getriebe. Für das Material möchten wir uns beim Freien Radio in Freiburg, Radio Dreieckland, bedanken. Hallo, wir stehen gerade vor den beschlagnahmten Wegen in Freiburg-Hochdorf. Was passiert hier gerade? Also wir fahren hier gerade mit vielen Leuten und einigen Wägen auf das Gelände in Hochdorf, wo die beschlagnahmten Wagen der Wagengruppe Sand im Getriebe stehen. Wir sind Menschen aus ganz Deutschland, die in Wägen wohnen und heute hier nach Freiburg gekommen sind, um dagegen zu demonstrieren, dagegen Zeichen zu setzen, wie das hier abläuft in Freiburg, wie in Freiburg mit Wagenleben umgegangen wird. Ja, wir sind hier auf dem Gelände, um die sofortige Rausgabe der Wagen von Sand im Getriebe zu fordern und dass endlich gescheit mit dem Thema Wagenleben in Freiburg auch von politischer Seite her umgegangen wird. Wo sind wir gerade? In Freiburg. Ich komme nicht aus Freiburg, von daher Also wir stehen kurz vorm Hauptbahnhof. Hier stehen so ein paar Wägen auf der Straße. Warum? Weil zurzeit die Wagentage sind und wir für die Gruppe SICK hier eine Demo machen wollten, irgendwie, damit die Wägen wiederbekommen irgendwie und endlich ihr Zuhause auch wiederkriegen. Das ist eine Parallelaktion zur aktuellen Platzbesetzung. Ja, so könnte man es sagen. Genau, wir haben uns dann entschlossen, halt hier mal durch die Stadt zu fahren und dann zu zeigen irgendwie so, hey, es gibt Leute, die im Wegen wohnen und es ist gut so, dass wir im Wegen wohnen und wir haben das für uns selbst entschieden und wir haben auch ein Recht darauf, im Wagen zu wohnen. Am 26.07., also am Samstag um 12 Uhr, ist das Gelände, auf dem die Stadt Freiburg die am 14.04.2014 beschlagnahmten Fahrzeuge der Wagengruppe Sand im Getriebe lagert, von rund ein Dutzend Wagen und 150 WagenbewohnerInnen von überall besetzt worden. Das Gelände wurde noch am selben Abend von der Polizei ohne vorherige Aufforderung brutal geräumt. Es gab über 10 Verletzte. Auf unserer Seite, nicht bei den Cops. Die Polizei räumte nicht nur die Personen, die sich auf dem Grundstück befanden, sondern setzte alle fest, die sich in der Nähe des Geländes überhaupt befanden. Allen Betroffenen wurde Stadtverbot für Freiburg bis Montag, heute Morgen um 6 erteilt. Die Fahrzeuge und deren Fahrer, die nicht aus Freiburg kamen, wurden anschließend von der Polizei bis an die Stadtgrenze eskortiert. Weiterhin hält Freiburgs grüner Oberbürgermeister Dieter Salomon 11 Wägen von Sand im Getriebe beschlagnahmt. Jeder Tag ohne Wagen ist einer zu viel. Wir haben es verdammt nochmal satt mit der gezielten Hetze gegen Politik, der Freiburger Behörden, gegen alternative Wohnformen, muss jetzt endlich Schluss sein. Wir fordern einen neuen Wagenplatz in Freiburg und die sofortige Herausgabe der Wagen von Sand im Getriebe. Du kommst jetzt aus Berlin. Hast du das Gefühl, dass man in anderen Städten etwas toleranter mit Weglerinnen umgeht als hier in Freiburg? Ja, es ist pauschal, glaube ich, schwer zu beschreiben. Also es ist in jeder Stadt nochmal anders. Aber ich finde, die Stadt Freiburg hat in den letzten Monaten echt stark gezeigt, wie abgeneigt sie dieser Lebensform ist. Das kenne ich aus anderen Städten, zumindest aus Berlin, doch auch anders. Na, das ist dann schon so, dass die Politik ein Interesse hat, da irgendwie eine Lösung zu finden. Das passiert ja hier gar nicht. Also hier wird sich ja noch nicht mal auf Gespräche eingelassen. De facto gibt es ja keine Verhandlungen. Und dass sich die Stadt so dem Ganzen so querstellt und die ganze Bewegung so kriminalisiert, das ist schon enorm. Also natürlich passiert das in einem gewissen Rahmen auch woanders in anderen Städten. Aber es ist schon auffällig, wie negativ die Stadt der ganzen Sache gegenüber eingestellt ist. Wie einige von euch vielleicht mitbekommen haben, wurde die Pizzeria Anarchia in Wien geräumt. Im Folgenden präsentieren wir euch einen Beitrag, in dem auf Grundlage älterer Aufnahmen die Entstehung dieses Projekts nachgezeichnet wird. Ein aktuelles Interview nach der Räumung haben wir ebenfalls geführt. Schaut einfach demnächst auf unserem Blog vorbei unter aradio.blogsport.de. Sie war ein Squad im 2. Bezirk in Wien. Die Pizzeria Anarchia war ein aktiv besetztes Haus und bot unter anderem gratis Kino und sonntags gemeinschaftliches Pizzaessen. Neben dem öffentlichen Raum bot das Haus auch Wohnraum für die Besetzerinnen sowie zwei alten Mietparteien. Wie es vor der Räumung war, haben uns die Hausbewohner schon vor einiger Zeit erzählt. Es ist sehr komisch, wir wurden da reingeholt, um die anderen Mietparteien zu verdrängen, weil wir Punk sind, sprich laut, dreckig und unangenehm. Zum Glück hat das nicht geklappt, sondern im Gegenteil, wir haben uns mit den Altparteien, die noch in dem Haus verblieben waren, solidarisiert, konnten ihnen helfen bei Behördengängen etc., wenn es Sprachprobleme gab, bei ihren Verfahren, weil sie alle Klagen anhängig gehabt haben von den Hausbesitzern. Total absurd zum Teil, dass sie die Wohnungen verwahrlosen lassen und etc., Kündigungsklagen, weil sie eben wasserdichte Verträge haben. Und das, was sich bei uns abspielt, ist eben so ein Extrembeispiel für was in ganz Wien passiert, dass Bezirke aufgewertet werden sollen, wo noch Menschen drinnen wohnen, die noch in Anführungszeichen leistbare Mieten haben, mit denen man noch überleben kann. Und unser Haus ist so ein Extrembeispiel auch dafür, welche Methoden angewandt werden, um die Leute aus den Häusern rauszutreiben. Also es werden eben so marginalisierte Gruppen, wie zum Beispiel eben Punks oder andere Leute, die am Wohnungsmarkt keine Chance haben, reingeholt in Häuser von der Firma. Das passiert in ganz Wien. Es gab Anschläge mit sogar Buttersäure, Altöl, Fenster kaputt, nächtliche Besuche. Bei mindestens einer Person wissen wir, dass Privatdetektive auf sie angesetzt worden sind oder zumindest die Behauptung im Raum stand. Das Polizeiaufgebot umfasste bei der Räumung 1700 Polizistinnen. Sie mussten sich durch mehrere verschweißte Eisentore und Tonnen an Sperrmüll den Weg in den dritten Stock des Gebäudes bahnen. Die rechtliche Situation war für die Pizzeria jedoch nicht die wie bei einer üblichen Besetzung. Früher war die rechtliche Situation so, man hat ein Haus besetzt, die Polizei hat den Eigentümer gefragt oder die Eigentümerin so, wollen Sie, dass die Besetzer gehen? Und dann ist die Polizei eingeschritten und hat halt die Räumung vollzogen. Und jetzt ist es halt so, es gibt so ein neues Polizeigesetz und jetzt ist es so, dass Besetzen auch also an sich eine Straftat ist oder halt eine Verwaltungsstraftat und dass die Polizei halt eingreift, auch ohne den Eigentümer vorher zu fragen. Insofern stellt es sich halt als recht schwierig dar zu besetzen. Es ist möglich, still zu besetzen, aber so offensiv und also irgendwie auch nach außen zu gehen, ist halt kaum, also ist schon möglich, aber es wird halt dann sehr schnell geräumt. Und die Pizzeria hat halt durch diesen Vertrag, den wir am Anfang hatten, eine andere rechtliche Situation, eine andere rechtliche Grundlage, weil wir im Prinzip keine Besetzer sind offiziell, sondern wir brechen einen Vertrag. Und insofern muss uns der Eigentümer rausklagen. Und eben, das ist halt irgendwie eine ganz neue Situation auch für Wien, dass es ein Haus jetzt schon seit 1,5 Jahren gibt und es auch irgendwie eine Möglichkeit hat, tatsächlich verteidigt zu werden. Weil das halt eben in den letzten vergangenen 10 Jahren echt so gar nicht möglich war. Bei einem illegalen Räumungsversuch der Castella GmbH Anfang 2012 bekamen die Bewohnerinnen die Machenschaften der Eigentümer zu spüren. Da dieser Räumungsversuch scheiterte, versuchten sie anschließend rechtliche Mittel zu nutzen, um ihnen das Haus zu nehmen. Am 28.07.2014 wurde das Haus geräumt. 19 Menschen wurden wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt und Körperverletzung festgenommen. Weitere 12 Personen, die mit den Besetzerinnen sympathisieren, kamen in Polizeigewahrsam. Ihnen wirft man Verwaltungsübertretung vor. Die Rechtshilfe der Pizzeria Anarchia gab bekannt, dass alle Festgenommenen wieder aus dem Arrest frei sind und es keine Aussagen gab. Zu den Kosten der Aktion gibt es keine zuverlässigen Angaben. Für diese wird jedoch nicht die Eigentümerfirma Castella GmbH aufkommen, für welche es gängige Praxis ist, exzessiven Druck auf die Mieter auszuüben. Vorhin die Frage da war nochmal so zu den Geschäftspraktiken von den Eigentümern. Die haben im Endeffekt mehrere Firmen gegründet. In unserem Fall heißt die Castella GmbH, aber es gibt insgesamt 7 oder 8 Firmen, die haben, von denen wir wissen. Und die kaufen halt Häuser, die fast leer stehen, vertreiben die Leute, ist eh schon gesagt worden. Deren Methoden sind halt total wahnsinnig einfach. Also die schüchtern halt Leute wirklich ein und sind einfach als Personen in ihrem Auftreten schon gewissermaßen angsteinflößend. Und das, was dann halt in den Häusern passiert, das ist größtenteils sehr schwer auf die zurückzuführen, aber es ist doch ziemlich eindeutig, weil ja derart extreme Häufung von Sabotagen und von Verunreinigung bis mutwillige Zerstörung, Nazi-Schmierereien, verstopfte Kanalisation, abgedrehtes Gas im Winter. Das Ding ist, dass viele Leute, die noch in diesen Häusern wohnen, haben sehr alte Mietverträge, die sind eigentlich unkündbar. Also theoretisch zumindest, aber praktisch sieht es halt so aus, wenn denen gekündigt wird, dann müssen die nachweisen, dass die Kündigungsgründe nicht stimmen. Also so ist halt das Mietrecht, da ist man quasi in der Bringschuld. Und wenn man gleichzeitig dann auch psychologisch eingeschüchtert wird und das Haus irgendwie schwer lebbar gemacht wird, dann ist es halt relativ schwer, irgendwie da überhaupt die Kraft zu entwickeln, sich dagegen zu wehren. Gerade wenn man halt vereinzelt ist irgendwie. Und also noch zu der Taktik, uns da in dieses Haus reinzuholen, das haben sie halt vor Gericht selber so klar zugegeben. Also sie haben halt eine Räumungsklage gegen uns eingebracht, die jetzt halt in erster Instanz verloren ist für uns. Und jedenfalls haben sie da direkt gesagt, die Altmieterinnen hätten sich überlegen sollen, ob das Haus überhaupt noch wohnenswert ist im Zuge der Anwesenheit dieser Leute. Das war so ziemlich genau die Formulierung. Und das ist halt schon ganz schön absurd eigentlich, dass sie das auch vor Gericht sagen, weil sie hätten es nicht müssen. Also bloß die finden das halt normal irgendwie. Also die glauben halt, dass es okay ist, weil es ist ja eh ihr Eigentum. Auf der Homepage der Casteller GmbH findet ihr viele weitere Partnerfirmen, die vielleicht auch in eurer Stadt agieren und sich sicher über Briefe zum Vorgehen ihres Partners freuen. Wie ist die Lage in Griechenland? Das Athener Zentrum für Planung und Ökonomieforschung hat verlauten lassen, dass die griechische Volkswirtschaft im zweiten Quartal 2014 um ganze 0,38% gewachsen sei. Seit dem Jahr 2008 sei dies das erste Wachstum. Und nach den vorherrschenden Vorstellungen ist das geradezu ein Hoffnungsschimmer. Denn für welche Gruppen in der griechischen Gesellschaft jetzt etwas angewachsen ist und für wen sich das Leben dadurch nicht verbessert hat, spielt bei dieser Denke keine Rolle. Für uns allerdings schon. Daher werfen wir einen kurzen Blick darauf, wie es dem Großteil der Menschen im griechischen Staat aktuell tatsächlich geht. Einblicke verschaffen uns dabei das griechische Hip-Hop-Kollektiv Social Waste, mit dem wir uns vor kurzem getroffen und unterhalten haben. Die Gruppe macht seit vielen Jahren politischen Hip-Hop und ist sehr aktiv in den verschiedenen politischen Kämpfen Griechenlands und versteht sich als Teil der anarchistischen Bewegung. Leonidas von Social Waste schildert die aktuelle Lage so. Was wir seit 2010 in Griechenland erleben, gab es seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr. Es ist eine Rezession, die es in diesem Ausmaß seit damals nicht mehr gegeben hat. Die Arbeitslosenrate liegt bei 30%, die Jugendarbeitslosigkeit bei 60%. Die Selbstmordrate ist in den vergangenen 4 Jahren um 40% gestiegen. Das Durchschnittseinkommen ist um 30-40% gesunken. Laut neuesten Zahlen hat sich tatsächlich allein innerhalb der letzten 2 Jahre der Anteil der in der Privatwirtschaft arbeitenden Lohnabhängigen, deren Einkommen unter 630 Euro netto liegt, verdoppelt. Jetzt macht diese Gruppe rund 40% der Arbeitnehmer aus. Und insgesamt verdienen Lohnabhängige in Griechenland durchschnittlich rund 820 Euro brutto im Monat. Diese rein ökonomisch und an den vorherrschenden Diskursen angelehnte Betrachtung spiegelt bei Weitem nicht die vollständigen Lebensrealitäten der Menschen in Griechenland wider. Denn das neoliberale Krisenmanagement hat nicht nur auf der ökonomischen Seite katastrophale Auswirkungen, besonders für die sozial schlechter gestellten Teile der Gesellschaft. Auch das Aufkommen nationalistischer und fremdenfeindlicher Ideologien und der Aufstieg der Faschisten und ihrer Partei Golden Dawn stehen damit in Zusammenhang. Vor fast einem Jahr, am 18. September 2013, wurde der antifaschistische Rapper Pavlos Fissas von einem Mitglied von Golden Dawn ermordet. Yannis von Social Waste schildert, welchen Einfluss das auf die griechische Gesellschaft hatte. Before the assassination of Pavlos Fissas, vor dem Mord an Pavlos Fissas gab es einige Attentate auf Migrantinnen durch Golden Dawn. Niemand redete darüber, auch nicht die Medien. Nach dem Mord an Pavlos wurde das Thema plötzlich wichtiger und wichtiger, denn er war Grieche und die Regierung hatte nun beschlossen, gegen Golden Dawn vorzugehen. Then this subject became bigger and bigger. I don't know if the Greeks in general. Aber ich bin mir nicht sicher, ob sich die Einstellung in der Bevölkerung gegenüber Golden Dawn wirklich geändert hat. Durch den Tod von Pavlos denken sie sicherlich mehr über Golden Dawn nach. Aber ich bin nicht optimistisch. Ein Blick auf die letzten Wahlergebnisse lassen auch wenig Grund zum Optimismus, da die Neonazi-Partei hier Zugewinne verzeichnen konnte, was wiederum Rückschlüsse auf die ideologischen Kräfteverhältnisse in der griechischen Gesellschaft zulässt. Abgesehen von der faschistischen Gewalt haben die anhaltende Krise und die Prekarisierung großer Teile der griechischen Gesellschaft allerdings auch positive Effekte gehabt. Denn es werden neue Formen des solidarischen Zusammenlebens erprobt. Es wird gegenseitige Hilfe praktiziert, da es schlicht notwendig ist. Aber auch in größeren Zusammenhängen wird experimentiert. Ein Beispiel dafür wäre die selbstverwaltete Viome-Fabrik in Thessaloniki. Grundsätzlich gab es in den letzten Jahren viele Formen von Widerstand gegen die Austeritätspolitik, die Faschisten und die Verarmung. Leonidas beschreibt die zwei vorherrschenden strategischen Tendenzen innerhalb der griechischen Linken. Es gibt die fortwährende Debatte, ob sozialer Wandel von unten durch Bewegungen oder von oben durch das Eingreifen von Staatsmacht erfolgen soll. Bis zu den Platzbesetzungen im September 2011 oder eigentlich sogar bis zu den Wahlen 2012 gab es eine stärkere Tendenz hin zur autonomen Organisation. Denn das politische System war diskreditiert. Ebenso die Partei als politisches Instrument, welches nicht mehr respektiert wurde, da es als korrupt, hierarchisch und unter der Kontrolle ökonomischer Eliten stehend gesehen wurde. The dissolution of the squares, although this movement. Aber nachdem sich die Platzbesetzungen auflösten, spaltete sich auch die Bewegung in viele kleinere Gruppierungen. Eine davon sind nach wie vor an Autonomie und nicht hierarchischer Organisation orientiert. In the general, in the main politics of Greece right now, general political life of Greece. Aber in der Politik herrscht sonst mittlerweile der Parlamentarismus vor, mit der linken Partei Syriza als dem hauptsächlichen Kanal. Weiterhin gibt es jene, die sich für einen Mittelweg aussprechen, etwas, das duale Macht genannt wird. Also sowohl eine Regierung zu haben, wie auch gleichzeitig die Bewegungen. Aber meiner Meinung nach funktioniert das nicht und hat noch nicht funktioniert. Das vollständige Interview mit Social Waste findet ihr demnächst auf unserem Blog. Anlässlich der Ansprache zur Lage der Nation des philippinischen Präsidenten Benigno Aquino III. Mobilisierten soziale Aktivistinnen, darunter auch Anarchistinnen, zu einer Demonstration im Land. Sie war einerseits gegen Machenschaften der Regierung gerichtet. Wenige Tage zuvor wurden auch vermehrt Forderungen nach Amtsenthebung in der Bevölkerung laut. Andererseits sollte sie alternative, von der Regierung weitgehend unabhängige Lebensweisen zeigen, insbesondere zur autonomen Stromerzeugung. Wir sprachen mit Chris von der anarchistischen Gruppe Etnico Bandido. Er berichtet von der Demo. The demonstration was organized not only by an anarchist, it's also organized. Die Demonstration war nicht nur von anarchistischen Gruppen organisiert, sondern von verschiedenen politischen Gruppierungen. Im Hauptfokus stehen die Umwelt und die Kultur. Die Demo hat eine doppelte Bedeutung. Wir demonstrieren gegen die politische Struktur und politischen Druck und dagegen, wie die Regierung auf verschiedene Umweltkrisen, zum Beispiel das Thema der Klimakrise, reagiert. Außerdem demonstrieren wir für verschiedene Praktiken, zum Beispiel Urban Gardening und DIY-T-Shirt-Druck. Das alles soll den Leuten zeigen, dass sie selbst etwas ändern können, Lösungen finden können und nicht immer abhängig von der Regierung sein müssen. Die Demo war ein Erfolg, weil ganz normale Leute und Umherstehende sich der Demo angeschlossen haben. Sie wollten wissen, was wir tun und von verschiedenen Workshops lernen. Es war also eine inkludierende Demonstration. Das gesamte Interview, das weitere Einblicke in die anarchistischen Bewegungen der Philippinen gewährt, könnt ihr in wenigen Tagen unter aradio.blogsport.de hören. Dabei erfahrt ihr auch von einem Kongress zur Vernetzung autonomer Initiativen und Locations auf den Philippinen. Für dessen Durchführung werden dringend noch ein paar hundert Euro benötigt. Er musste aus Mangel an diesem Geld bereits einmal verschoben werden. Falls ihr ein bisschen Kohle auftreiben könnt, sendet es an die Bankverbindung, die ihr ebenfalls auf unserem Blog findet. Quer. Quer. Queer. Quer. Quer. Queer. Queer. Quer. Quer gelesen. And now for something completely different. Nachrichten mal anders gelesen. Es ist uns eine besondere Freude, unseren ZuhörerInnen jetzt, nachdem wir wochenlang die Werbetrommel dafür rühren und sie sich an unserem interaktiven Voting beteiligt haben, endlich unsere Sondersendung zu den größten Deutschen zu präsentieren. Ich höre gerade von der Redaktion, dass es dabei eine kleine Panne gegeben hat. Nein, keine Sorge, wir haben das Voting nicht manipuliert. Allerdings, als unsere MitarbeiterInnen Land auf, Land ab ihre Stimmen gesammelt haben, konnten sie nicht glauben, dass wir tatsächlich nach den größten Deutschen fragen wollten. Warum nicht die kleinsten, die dicksten, die dünnsten, die deutschesten oder die antideutschesten? Also haben sie das für einen Tippfehler gehalten und die Frage entsprechend verbessert. Der neue Titel lautet also: Die größten Ideen zum kostenlosen Fahren im deutschen öffentlichen Personennahverkehr. Herzlich willkommen. Wir würden jetzt gerne mal die Fahrscheine kontrollieren. Die Fahrausweise bitte. Ja, da kommt dieses herrliche Grippeln, nicht wahr? Dieser angenehm kalte, düstere Schauer über dem Rücken. Und das hier sind die Top 6 Antworten zu diesem Thema. Nummer 1. Bereite dich vor. Schau dir auf den Bahnsteig die Leute an. Manchmal kann Mensch die Kontrolleure schon vorher erkennen, weil sie eventuell gerade jemanden erwischt haben oder ihre Geräte sichtbar sind. Vielleicht erkennst du auch wen wieder, der dich mal kontrolliert hat. Mit der Zeit entwickelt man einen Blick dafür. Nummer 2. Positionier dich so in der Bahn, dass du ein- und aussteigende Menschen sehen kannst und eventuell selber auch noch schnell aus dem Zug kommst. Nummer 3. Wenn du doch erwischt worden bist, schinde Zeit. Kontrolliertes haben ist oft eilig. Such dein Ticket am besten in jeder Tasche. Das funktioniert am besten, wenn ihr bald in einen Bahnhof reinfahrt. Wenn es bis dahin noch etwas dauert, pack alles aus, was du dabei hast und verstreue es um dich rum. Vergiss dabei nicht, nett mit den Kontrolleuren zu reden. Nummer 4. Ignoriere die Kontrolle einfach. Setz die Kopfhörer auf und genieß deine Musik. Nummer 5. Diskutier rum. Sag, dass du nicht mit den Beförderungsbedingungen der BVG einverstanden bist und dir deswegen kein Ticket gekauft hast. Dann kannst du theoretisch nicht wegen Erschleichen von Leistungen belangt werden. Bitte die Kontrolleure bestimmen, bis zur nächsten Station zu warten, wo du dann aussteigst. Und die Nummer 6. Fahr nicht alleine. Fahr zusammen mit Freunden. Ihr könnt euch gegenseitig helfen, indem ihr Kontrolleure aufhaltet, eure Tickets sucht oder im Weg steht. Wenn ihr viele seid und euch das zutraut, könnt ihr auch aktiv Widerstand leisten, indem ihr klar von vornherein sagt, dass in diesem Wagen nicht kontrolliert wird. Allerdings solltet ihr dann besser an der nächsten Station aussteigen und ein Stück zu Fuß gehen. Diese Aktionsform nennt sich übrigens Pinker Punkt. Einen entsprechenden Link findet ihr auf unserem Blog unter aradio.blogsport.de. Gut zu wissen ist außerdem: In Berlin gibt es zwischen 120 und 140 Kontrollettis. Sie haben das Hausrecht von der Bahn und der BVG übertragen bekommen. Die Gerüchte, dass sie dich nicht anfassen dürfen, stimmen nicht. Beim Schwarzfahren wird immer eine Straftat, nämlich Erschleichen von Leistungen, unterstellt. Deswegen darf dich theoretisch jede Person festhalten. Mehr Gewalt als das Festhalten darf aber nicht angewendet werden. Dass das oft trotzdem gemacht wird und auch die Polizei da kategorisch blind ist, solltet ihr nicht vergessen. Damit geht die Vorstellung unseres diesmonatlichen Votings zu Ende. Wir hoffen, ihr konntet damit etwas anfangen, auch ohne große Deutsche. Natürlich distanzieren wir uns von den gegebenen Antworten. Wäre ja noch schöner, wenn die Leute plötzlich anfingen, die Rebellion im Alltag zu leben oder gar zu organisieren. Und damit Zug ab. Folgt das Gedicht Der Gefangene, vertont von Tintenwolf. Der Gefangene von Erich Mühsam. Ich hab's mein Lebtag nicht gelernt, mich fremdem Zwang zu fügen. Jetzt haben sie mich einkasernt, von Heim und Weib und Werk entfernt. Doch ob sie mich erschlügen, sich fügen heißt lügen. Ich soll, ich muss, doch will ich nicht, nach jener Herren Vergnügen. Ich tu nicht, was ein Fronvogt spricht, Rebellen kennen bessere Pflicht, als sich ins Joch zu fügen. Sich fügen heißt lügen. Der Staat, der mir die Freiheit nahm, der folgt mich zu betrügen, mir in den Kerker ohne Scham. Ich soll dem Paragraphenkram mich noch in Fesseln fügen. Sich fügen heißt lügen. Stellt doch den Frevler an die Wand, so kann's euch wohl genügen, denn er doch um meine Hand, ehe ich in Sklavenunverstand der Geißel mich sollt fügen. Sich fügen heißt lügen. Doch bricht die Kette einst in zwei, darf ich in vollen Zügen die Sonne atmen, Tyrannei, dann ruf ich's in das Volk, sei frei, verlern es dich zu fügen. Sich fügen heißt lügen. Im Anschluss blicken wir auf die mühsamen Gedenkveranstaltungen in Berlin und Oranienburg zurück, möchten euch in dem Zusammenhang aber auch auf die Gaidao hinweisen, die Zeitschrift der Anarchistischen Föderation. In der aktuellen Ausgabe Nummer 44 ist nämlich ein Rückblick auf zwei Gedenkveranstaltungen in Ludwigsburg enthalten. Eine davon haben wir selbst dokumentiert und vor kurzem online gestellt. Zudem hat die Gaidao-Redaktion anlässlich dieses Themas ein Extrablatt herausgebracht. Am 12. Juli fanden anlässlich des 80. Todestages von Erich Mühsam, welcher am 10. Juli 1934 von den Nazis im Konzentrationslager Oranienburg ermordet wurde, eine Gedenkdemonstration in Oranienburg als auch das Erich-Mühsam-Fest in Zukunft am Ostkreuz in Berlin statt. Mit der Gedenkdemonstration unter dem Motto »Sich fügen heißt lügen« durch Oranienburg wurde nicht nur an Erich Mühsam selbst und sein anarchistisches, antifaschistisches sowie freigeistiges Wirken erinnert, sondern auch all jenen gedacht, die keine solche Berühmtheit erlangten und denen ein personifiziertes, stetiges Gedenken verwehrt bleibt. Ein Schwerpunkt lag auch auf der Thematisierung aktueller rassistischer Ereignisse im Landkreis Oberhavel. Um einen Eindruck von der Gedenkdemonstration zu erhalten, haben wir hier einen kleinen Ausschnitt für euch. Wir sind heute hier, um an Erich Mühsam zu gedenken. Einem Anarchisten, einem Utopisten und einem Antifaschisten. Erich Mühsam wurde hier im Konzentrationslager Oranienburg ermordet. Weitere Opfer erlagen der Nazi-Herrschaft im Konzentrationslager Sachsenhausen. Mit dem Ende des Zweiten Weltkriegs und der Nazi-Terrorherrschaft war der Narzissmus jedoch noch lange nicht besiegt. Bis heute weilen die Erben der menschenverachtenden Ideologie unter uns. Sie wollen in die Parlamente, sie führen einen Kampf um die Straße und sie schrecken auch vor Gewalt bis hin zum Mord nicht zurück. Uns ist wichtig, darauf hinzuweisen, dass auch hier in Oberhavel eine neue Dimension rassistischer Hetze mit den Nein zum Heim-Initiativen erreicht wurde. Seitdem die Kreisverwaltung mitgeteilt hatte, dass neben der Sammelunterkunft in Stolpe Süd bei Hennigsdorf zwei weitere Heime in Gransee und im Oranienburger Ortsteil Lehnitz entstehen sollen, machen die Neonazis hier regional Stimmung im Internet und auf der Straße. Ähnlich wie das Hellersdorf-Modell versuchen organisierte Neonazis aus der Anonymität heraus Hetze gegen Flüchtlinge zu betreiben und den rassistischen Bodensatz zu mobilisieren. Genau deshalb haben wir auch den Todesort Erich Mühsams, den Ort Oranienburg, für diese Demonstration gewählt. Auch wenn man natürlich zu vielen weiteren Orten, wo Mühsam gewirkt hat, hätte gehen können, um an ihn und seine Taten und sein Leben zu erinnern. Doch wir sind hier nicht nur, weil wir ihn nicht vergessen wollen, sondern auch, weil wir sein Erbe und sein Konzept von Politik weitertragen wollen, am Leben halten wollen. Wir sind hier, weil wir für einen permanenten, aktiven Antifaschismus stehen. Wir stimmen den Veranstaltern zu, dass die Demonstration gezeigt hat, dass es möglich ist, das Gedenken an Nazi-Opfer, antifaschistisches Engagement in der Gegenwart und eine libertäre Perspektive miteinander zu verknüpfen. Hervorzuheben ist auch, dass die Gedenkdemonstration sich als klar politisches Gedenken und als Ergänzung zu den zahlreichen Kulturveranstaltungen rund um Erich Mühsams Todestag verstand. Eine der Kulturveranstaltungen, von der wir euch noch kurz berichten wollen, war das zuvor erwähnte Erich-Mühsam-Fest in Zukunft am Ostkreuz in Berlin. Das Fest war sehr gut besucht und trotz der vielen parallelen Angebote von Konzerten, Filmvorführungen, Lesungen, Vorträgen und Diskussionen waren einige Räume zu klein für den großen Andrang. Unter anderem las Jürgen Mümken als Herausgeber aus »Antisemit, das geht nicht unter Menschen« und Uschi Otto referierte über Zenzel Mühsam. Der Fall ist erledigt. Du bist hier nicht der Captain. Das ist hier keiner. Hier herrscht Anarchie. Nach wochenlangem Ausnahmezustand infolge der Fußball-WM der Männer widmen wir uns endlich wieder dem wichtigen Thema zu, nämlich wo die Anarchie wieder alles geherrscht hat. Doch so ganz lässt uns der Fußball nicht los. Unter dem Motto Das Schöne und das Gefährliche an der Gruppendynamik geht die Ärztezeitung auf Gruppendynamiken ein und leitet ihren Artikel mit einem Bild von Public Viewing Events während der WM ein. Eine der Fragen lautet dann: Die anarchistische und destruktive Tendenzen können auch mal aus dem Ruder laufen. Und dazu die Antwort von Reinhard Borg: Das kann wirklich schwere Krisen heraufbeschwören. Doch ein kreativer Zerstörungsakt bringt einen Reifeprozess in Gang. Und die Mitglieder erwerben Kompetenzen im Umgang mit Neid, Konkurrenz, Kränkungen. Aus dem Verständnis für die eigenen Schwächen erwächst dann das Verständnis für Mitmenschen und umgekehrt. Na, das wird ja besonders unsere Freundinnen des aufständischen Anarchismus erfreuen. Welch tolle Wirkung so ein kreativer Zerstörungsakt haben kann. Das Magazin Cicero greift das Thema gewissermaßen auf und widmet sich den Auswirkungen der Sommermonate auf den Menschen. Was gestern noch wichtig und dringlich war, wird von der Hitze hinweggerafft. Darum ist der Sommer eine subversive Zeit. Sommer der Anarchie. Aber er ist gleichzeitig eine Jahreszeit der Gefährdungen. Immerhin scheint die Formulierung darauf hinzuweisen, dass das Cicero nicht den allgemeinen Stereotypen des gefährlichen Anarchisten anhängt. Auch bei der Welt geht es drunter und drüber. Oder eher nur drunter. So kann das Blatt in ihrem Artikel unter dem Titel Spielmacher neutetonischer Unterhaltungskultur auch keinerlei nationalen Pathos bei der Weltmeisterschaftsfeier der Nationalmannschaft erkennen. Die zum Teil sehr jungen Spieler machten vor ihrem frenetisch jubelnden Publikum Witze auf Kosten der unterlegenen Argentinier, ließen das Land und die Fans hochleben und zeigten sich als Spielmacher einer neuen teutonischen Unterhaltungskultur. Die Inszenierung schwankte zwischen Schlager, Pop und müllerischen Anarchie. Tja, wir fürchten, dass wir auch weiterhin mit einer neuteutonischen Anarchie so unsere Probleme haben werden. Unter dem Titel Effizienz schlägt Emotion, kalkuliertes Spektakel geht auch die Frankfurter Rundschau auf die WM ein und kommentiert noch vor dem Finalspiel: Mit Deutschland und Argentinien haben zwei Mannschaften das Finale am Sonntag in Rio de Janeiro erreicht, die ihr taktisches Grundkonzept an einer kollektiven Philosophie ausrichteten. Ausgerechnet in Südamerika, ausgerechnet im Land des Rekordchampions Brasilien, muss die Idee des Jogo Bonito so modifiziert werden, dass die Synthese aus Spaß am Spiel und taktischer Disziplin der anarchischen Sehnsucht nach ballverliebten Offensivdogma überlegen ist. In dem von der dpa übernommenen Text formuliert die Frankfurter Rundschau also munter von der Unterlegenheit einer sogenannten anarchischen Sehnsucht nach ballverliebten Offensivdogma. In der Tat ist enorm viel taktische Disziplin vonnöten, um diesem Wortungetüm irgendeinen Sinn zu entlocken. Auch die Südwestpresse wird vom Fußballfieber gepackt und schreibt: Kurz vor Mitternacht, nachdem die deutsche Nationalmannschaft in Brasilien mit dem nervtötenden 1:0 nach Verlängerung gegen Argentinien den vierten Weltmeisterstern aus deutschem Territorium gespielt hatte, ging alles über in grenzenlosen Freudentaumel und ausgelassene Glückseligkeit. Ulm, Neu-Ulm erlebte nach dem Schlusspfiff einen Ausbruch an Ausgelassenheit und Anarchie. Die Hauptstraßen in der Stadtmitte in Ulm waren dicht, kaum dass der Schlusspfiff verklungen war. Das halten wir für eine enorm erfreuliche Nachricht. Denn obwohl die Presse und alle anderen bemüht sind, dem deutschen Fußball die Anarchie auszutreiben, schlägt sie sich am Ende doch Bahn. Das lässt ja vielleicht doch noch hoffen. Der Sommer liegt schon halb hinter uns und damit auch manche interessanten Camps. Besonders viele dieser Camps stellen ja seit einigen Jahren die Ökoaktiven unter uns auf die Beine. Das Klimacamp im Rheinland geht gerade zu Ende. Das verhältnismäßig kleine Klimacamp bei Leipzig hat Mitte Juli stattgefunden. Wer diese beiden Chancen verpasst hat, kann schon mal den Rucksack packen für das Klimacamp in der Lausitz. Aus Berlin also quasi um die Ecke gelegen. Das Lausitzcamp findet jetzt zum vierten Mal statt. Wie hat sich das gegründet und wie hat sich das in den letzten Jahren entwickelt? Was kannst du dazu sagen? Also es ist so, Klimacamps gab es zuerst in England vor ca. 10 Jahren. Gab es dann erstes Camp gegen ein Kohlekraftwerk.

Ja, gibt es. Es wird dieses Jahr eine Kinderbetreuung geben. Da sind wir gerade am Ausarbeiten. Und wir wollen auch diesmal sogar speziell Workshops für Kinder anbieten zum Thema Umwelt, Klima, Braunkohle. Hintergrundinformationen und Aktuelles zum Camp findet ihr unter lausitzcamp.info. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende unserer Sendung angelangt. Feedback und jedwede Kommentare könnt ihr wie üblich über uns im Blog unter aradio.blogsport.de an uns senden oder über unsere E-Mail unter aradio-berlin@riser.net. Und bis bald, denn in den nächsten Tagen und Wochen werden wir einige Beiträge online stellen.